Vier Frauen eines Sonntags. Ein Hörspiel von Joachim Nowotny. Thomas! Thomas! Wo bist du denn? Bist du hier? Ach, warum machst du denn kein Licht? Kannst du ja doch Licht machen. Die Lampe brennt wohl wieder mal nicht. Hey, Thomas! Vater hat sich hingelegt. Du weißt doch, dass er sich sonntags nach dem Essen immer hinlegt. Könntest du nicht was anderes machen? Nein. Du wirst dir die Augen verderben, Junge, in dem dunklen Schuppen. Musst du ausgerechnet am Sonntag hier hocken? Was machst du denn da überhaupt? Nichts. Nichts weiter. Nichts? Irgendwas muss es doch werden. Man kann doch nicht einfach so... Wird wohl ein Werkzeugkasten. Vater hat dir doch gesagt, dass du den Flurschrank für dein Werkzeug nehmen darfst. Es wird kein Werkzeugkasten. Für Starrkisten wird es zu spät sein, Junge. Die musst du schon im März aufhängen. Weiß ich. Wird ja auch kein Starrkasten. Aber irgendwas muss es doch werden. Ich sag dir, es wird nichts. Nimm dir doch was Ordentliches vor, Junge. Setz dich in die Küche und mach was für die Berufsschule. Da ist immer was zu tun. Da kann man nie genug machen. Heute ist Sonntag. Meinetwegen kannst du ja auch basteln. Aber es muss doch alles einen Sinn haben. Vielleicht siehst du hier mal nach der Lampe. Ist vielleicht nur die Fassung kaputt. Bin kein Elektriker, bin Maurer. Tischler bist du jedenfalls auch nicht. Sägst ja ganz schief. Das muss so sein. Warum denn? Es muss eben so sein. Lernt ihr das auf dem Lehrbauhof, den Eltern patzig zu kommen? Wenn du nichts im Haus tun willst, dann geh wenigstens zu Onkel Bruno. Der hat schon wieder mal gefragt, ob du ihm nicht die Laube... Soll er sich einen Maurer nehmen? Ich denke, du bist einer. Ich lerne. Geh wenigstens mal rüber zu ihm. Hör dir an, was er von dir will. Vielleicht kannst du es doch. Heute ist Sonntag. Ja, und? Sonntag, verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Wenn du hier im Dunkeln hockst und an einem Nichts bastelst, kannst du ebenso gut... Kann ich eben nicht. Dann tu wenigstens das, was alle machen. Leg dich hin oder geh spazieren. Ich bin nicht alle. Na, das sehe ich. Andere hören auf ihre Eltern. Die fallen ihnen nicht auf die Nerven. Versteh doch. Am Sonntag will man doch... Da müsste man eigentlich... Am Sonntag sollte man... Man müsste, man sollte... Ach, du lieber Himmel. Du weißt ja selber nicht, was du eigentlich willst. Du steckst im Finstern, wo draußen die Sonne scheint. Du sägst und machst Krach... wo Vater sich hingelegt hat. Hier schläft ja alles, das ganze Dorf. Bitte? Nichts. Ich kann ja gehen, wenn du willst. Ach, so habe ich das doch nicht gemeint, Junge. Ich schick dich doch nicht weg. Bloß die Sägerei. Hab ja schon aufgehört. Ich könnte dir aus der Wohnstube ein Buch holen. Ich gehe auf Strümpfen. Ich mach mal rüber an die Straße. Was willst du denn dort? Nichts, bloß so. Vielleicht bewegt sich da was. Nichts. Du sägst für nichts, du redest für nichts. Du stellst dich an die Straße für nichts. Da soll einer schlau aus dir werden. Seit 10 Minuten ein Auto. Trabant 601 S. Und jetzt ein Moped. Was für Leben auf der Straße. Der Bus müsste auch schon durch sein. Ein neuer Icarus, kaum Verkehr, eine gute Straße, bestes Wetter. Aber Verspätung. Mann, mit dem Apparat wäre ich auf die Sekunde genau. 4 Minuten Verspätung. Warum der überhaupt hält, steigt ja doch niemand aus. Tatsächlich, da ist einer. Eine Frau? Und was für eine Frau? Erst aussteigen lassen, junger Mann. Ich fahre nicht mit. Was stehen Sie denn an der Tür? Ich kann ja gar nicht runter. Hier, nehmen Sie mal bitte schnell die Blumen. Ja, bitte. Entschuldigung. So. Ach, das hätten wir. Warum man bloß immer Angst hat, nicht rechtzeitig rauszukommen. Aber wenn man bepackt ist wie ich... Geben Sie mir die Tasche. Sie haben doch schon die Blumen. Nehmen Sie die Blumen, ich nehme die Tasche. Und die ist aber schwer. Und bis zum Dorf, da... Ich muss auch ins Dorf. Ach, das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber wirklich, ich will Sie nicht aufhalten. Angeredet hat sie mich. Eine tolle Frau. Ist es eigentlich weit? Ein Stück schon, aber weit nicht gerade. Aha. Das hätte noch gefehlt. Mit Blumen durchs Dorf. Ein Maurer und Blumen. Ich könnte doch einen Griff nehmen. Da haben Sie nur die Hälfte der Last. Nicht nötig. Man sieht hier überhaupt noch keine Häuser. Erst hinter der Heide. Da hält der Bus ja ziemlich weit ab vom Dorf, hm? Mhm. Ziemlich einsam hier. Der Wald, die Brombeerhecken. Fehlt nur noch, dass es hier Wölfe gibt. Wölfe? Will mich wohl für dumm verkaufen, die Frau? Na, mit mir nicht. Ich werde nämlich Maurer, liebe Frau. Und Sie werden sich doch wohl nicht schämen, neben einem Maurer zu gehen. Früher soll das mal eine Art verachteter Beruf gewesen sein. Aber heute, ich könnte Ihnen da Sachen erzählen. Das Haus rennen die Leute einem ein. Kaum, dass einer weiß, wie er die Kelle halten soll. Na, ich weiß das natürlich. Bin zwar noch Lehrling, aber immerhin. Sieht gut aus. Hosen und eine rote Jacke drüber, weinrot. Sieht wirklich toll aus. Ja, was ich sagen wollte. Ich lerne zwar noch, aber mein Lehrmeister? Also, was mein Lehrmeister ist, der lässt mich jetzt schon an Planobjekten arbeiten. Das dauert nicht mehr lange, da kommt er zu mir. Du, Peter, pass mal auf hier, nimm die Sache mal in die Hand. Da kann der Meister beruhigt gehen. Ich werde den Mann doch nicht enttäuschen. Und bei mir spuren die Jungen, das weiß der Meister. Wenn Peter die Sache in seine Hände nimmt... Warum rennen Sie denn auf einmal so? Wer rennt denn? Ich komme ja kaum nach. Auf einmal legen Sie ein Tempo vor. Das ist so mein Schritt. Wenn Sie vielleicht doch etwas langsamer... Mir bleibt ja direkt die Puste weg. Ist gut. Dankeschön. Mist, Großer. Jetzt sieht er mich nicht. Da läuft schon mal jemand durch die Heide und ich gehe mit der Frau und dann sieht er mich nicht. Der hätte vielleicht die Augen aufgerissen. Peter geht mit einer Frau durch die Heide. Und mit was für einer? Sowas sieht man sonst nur im Fernsehen. So ist das nämlich, liebe Frau. Wenn die Leute hören, einer ist mit einer Frau gegangen, da sind die hellwach. Lassen Sie den Teich ab, das spüren die nicht. Sprengen Sie das Spritzenhaus in die Luft, davon wird keiner munter. Aber Sie brauchen sich bloß mit einer Frau sehen zu lassen. Und mich kennen die Leute gut. Und die kommen ja dauernd angerannt. Kannst du nicht mal dies und kannst du nicht mal jenes mauern? Ich hätte da eine Laube zu bauen, die Steinstufen vom Haus und auch abgetreten. So geht das in einer Tour. Na, ich lass mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich tue, was ich kann. Und das ist glücklicherweise nicht wenig. Ich will in die ehemalige Mühle, wissen Sie? Zu Besuch. Da müssen wir hier unten ins Oberdorf. Aha, bei Ihnen liegt das Oberdorf unten. Hier steht eben manches Kopf. Wochentags ist ein mächtiger Betrieb und sonntags könnte man verrückt werden vor Langeweile. Erleben Sie mal was, wenn alles pennt und man nicht mal einen Freund hat. Früher sind die Leute nämlich mächtig vorsichtig gewesen. Und nun gibt's in jedem Heidedorf von jedem Jahrgang bloß eine Ausgabe, von manchem gar keine. Also müssen Sie schon ein paar Kilometer fahren, wenn Sie einen treffen wollen, der auf Ihrer Wellenlänge liegt. Es muss ja nicht unbedingt ein Maurer sein. Die habe ich in der Woche im Lehrbauhof reihenweise. Ein Schlosser tät zur Not auch. Bloß, es ist eben keiner da. Wie ich schon sagte, die Leute waren vorsichtig nach dem Krieg und in den schlechten Jahren. Heute ist das anders. Heute werden Kraftwerke gebaut und überhaupt. Heute leisten sich die Leute wieder Kinder. Der Bürgermeister war schon 10-mal bei mir. Gebettelt hat er. Argumentiert hat er. Wir brauchen die jungen Frauen, hat er gesagt. Die jungen Frauen müssen raus aus den Kinderstuben und rauf auf die Mähdrescher. Aber ohne Erntekindergarten geht das nicht. Da gäbe es solche Fertigteile. Wir brauchten nur das Fundament und ein bisschen Innenausbau. Peter, Könntest du das nicht? Merkwürdige Gebäude sind das. Wie bitte? Ich sagte, merkwürdige Gebäude. Sind das Ställe? Ja, Ställe. Kuhställe? Rinderställe. Aha. Was ich sagen wollte, mit den Fertigteilen, das ist natürlich Quark. Was willst du denn damit, sagen wir zum Bürgermeister? Das ist was für den Sommer. Die Göhren wollen aber auch im Winter versorgt sein. Also bau gleich massiv, wie es sich gehört. Fängt der Mann an zu lamentieren. Massiv, jammert er. Wo denkt ihr hin? Die Steine, der Zement, die Kosten. Wir klopfen dem Mann auf die Schulter und sagen ihm ein paar Takte. Da bleibt ihm vor Staunen der Mund offen. Reiß die alten Scheunen ab, sagen wir. Wozu brauchst du die jetzt noch, wo jetzt alles vom Feld weg in die Silos geht? Hack die alten Ställe um, ihr habt doch neue. Bums. Schon wären Steine da, jede Menge. Und Zement? Wozu gibt's die BHG? Die sollen sich was einfallen lassen. Und wegen Geld gehst du zur Bank, die müssen Kredit geben, wozu sind die da? Und was die Arbeit betrifft, da sag ich zu ihm, Bürgermeister, lass das mal meine Sorge sein. Ich komme ein paar Wochenenden mit den Jungs aus dem Lehrjahr und dann zaubern wir dir das Ding hin, ehe du dich dreimal umgedreht hast. Bloß für Bier musst du sorgen. Das sind wir so gewöhnt, nicht wahr? Wer ordentlich arbeitet, soll auch ordentlich leben. Das ist so unsere Devise. Ist es noch weit? Ein paar Schritte. Das Haus dort? Das ist die Schenke. Aha. Das Bier hier, sowas kriegen sie im ganzen Bezirk nicht. Da kommen welche extra aus Berlin, bloß um hier Bier zu trinken. Ach. Und so stark ist es gar nicht. Bloß ein Geschmack. Auf mich wartet jetzt mindestens eine Kanne Kaffee. Eigentlich, ich hätte Appetit auf ein Bier. Trinken Sie eins mit? Oh, vielen Dank. Aber ich muss zum Kaffee. Trinken Sie doch eins. Da. Ich danke Ihnen auch vielmals. Ja, geben Sie mir bitte meine Tasche wieder. Aber ich nehme doch nicht... Nehmen Sie nur. Sie sind ein so netter junger Mann. Zwar etwas schweigsam, trotzdem. Bitte, keine Ursache. Na denn, guten Appetit. Und das reicht auch für ein kleines Schnäpschen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Bier, einen doppelten. Tag, Thomas. Ich komme sofort. Uwe, stell den Fernseher ab. Wie geht's denn zu Hause? Alles gesund? Mhm. Na, wohl bekommst. Ja, danke. Du guckst so. Ich hab die Flasche extra aus dem Kühlschrank geholt. Zu warm ist die nicht. Hm. Uwe, mach den Kasten aus, hab ich gesagt. Du sollst endlich Schularbeiten machen. Vater hat sich hingelegt. Wenn er aufsteht, kannst du ins Wohnzimmer. Was ist los? Du setzt dich hier in die Gaststube und machst Mathematik. Hier bist du ungestört. Es ist niemand da. Was heißt denn hier, es ist niemand da? Wenn hier jemand einen Schnaps bestellt, dann ist das wohl ein Niemand. Kommst du jetzt endlich, Uwe? Hörst du? Jetzt jagt die auch noch den Jungen durch die Küche. Wie einen Hund, der unter das Sofa gemacht hat. Soll lieber zuhören, wenn man eine Bestellung aufgibt. Die Gäste bedient sie falsch, den Jungen erzieht sie falsch. Eine schöne Wirtschaft. Der Gast bestellt einen Doppelten und was kriegt er vorgesetzt? Viper. Die kann ihre Gedanken ruhig ein bisschen zusammennehmen. So, jetzt setzt du dich hier ran und keinen Mups. Sonst raucht's. Wann kriege ich denn meinen Schnaps? Was ist los? Meinen Schnaps. Seit wann willst du denn Schnaps? Ich hatte einen Korn bestellt. Meinetwegen erst mal einen kleinen. Wir heben die Viper extra für solche wie dich auf. Wenn sie keinen Korn da haben, trinke ich eben ein Bier. Starr keine Löcher in die Luft, mach Schularbeiten, ich sag's dir im Guten. Ich möchte ein Bier, keine Viper. Fang du nicht auch noch an. Ich hab schon meinen Ärger mit dem da. Trink deine Viper, du bist noch nicht 16. Ich werd's. Am 30. Heute ist erst der 4., mein Junge. Na und? 26 Tage. Was ist denn das schon? 26 Tage. Und wenn die um sind, dürfen sie mir Bier verkaufen, liebe Frau. Das wissen sie. Aber dass sie ihren Jungen wie einen Hund behandeln, das kriegen sie nicht mit. Wie? Ja, da sehen Sie mich groß an. Das hat Ihnen wohl noch keiner gesagt. Sie denken bloß, Was will denn der? Das ist mein Junge. Da hat er sich nicht einzumischen. Der muss ja selber noch erzogen werden. Ja, da kann einer ruhig die Jugendfeier hinter sich haben, wo ihm versichert wird, mit Handschlag, dass er nun in den Kreis der Erwachsenen eingetreten ist. Da kann einer arbeiten wie ein Alter. Was bekommt er zu trinken? Viper. Ein Maurer und Viper. Sie haben Nerven. Wirtschaft, ein Bier! Immer schön mit der Ruhe, Thomas. Und du sollst endlich anfangen, hörst du denn schwer? Ich möchte ein Bier. Hast du nicht verstanden? Ich sag's nicht nochmal. Denk an die Tracht von gestern. Tja, ja, mein Junge. So sind die Leute. Da kann einer längst wissen, wie es lang geht in der Welt. Man kann mit dem Bürgermeister und dem Vorsitzenden sprechen wie mit seinesgleichen. Kommt man heim und der Vater hat sich hingelegt, heißt's, nimm Rücksicht und sei leise und mach Schularbeiten und stell den Fernseher ab und was weiß ich noch. Auf einmal zählen bloß die Jahre, da hast alles andere vergessen. Deine Mutter natürlich sagt, ich hab 3 von deiner Sorte aufgezogen. Immer mit Respekt. Und kein Schlag tut mir leid. Und dich, den Kleinen hier, dich kriegt sie auch noch hin. Du tust mir leid. In tiefster Seele tust du mir leid. Trinkst du nur deine Viper oder was ist? Ich hol die Flasche extra aus dem Kühlschrank und du meckerst rum. Das gewöhnt dir mal gar nicht erst an. Ich setz mich doch nicht deinetwegen in die Nesseln. In Kunnersberg haben sie dem Wirt die Konzession entzogen, weil er... Du sollst deine Nase ins Buch stecken, aber ein bisschen fix! Müsst ihr Jungs es denn den Leuten so schwer machen? Ihr wollt doch auch mal anständige Menschen werden, oder? Na dann, liebe Frau, wollen wir uns mal über den Begriff Anständigkeit verständigen. Sie werden sagen, anständig ist einer, der seine Arbeit macht, wie es sich gehört, der nicht übermäßig trinkt, nicht stiehlt, seine Eltern achtet und, falls er verheiratet ist, nicht fremdgeht. Dazu werden Sie Ihren Uwe zweifellos bringen. Aber gehört zur Anständigkeit heute nicht ein bisschen mehr? Natürlich gehört mehr dazu. Und Sie wissen es. Alle wissen es. Und warum richten Sie sich nicht danach? Warum stoßen Sie Ihr eigen Fleisch und Blut in den Abgrund? Ist das etwa anständig? Erst was zu trinken wollen und dann bloß da sitzen. Sowas liebe ich. Lassen Sie mich einen Fall annehmen, liebe Frau. Denken wir, Ihr Sohn kommt in die Lehre. Vielleicht als Maurer. Und er hat also einen Ausbilder über sich, einen Lehrer, den Meister und die Freunde von den höheren Lehrjahren. Können Sie mir geistig folgen? Ja? Ihr Sohn macht nun also seine Arbeit. Anständig, wie wir es gar nicht anders erwarten. Auf einmal läuft was schief. Der Meister hat sich in der Zeichnung verlesen, hat Maße für einen Schornstein angegeben, die nicht stimmen. Und Ihr Sohn, dieses kluge Köpfchen, weiß das. Geht er also zum Meister und sagt, so und so, Sie haben sich geirrt. Oder nimmt er Hammer und Kelle und mauert den Schornstein auf die vom Meister angewiesene Stelle? Ich schwöre Ihnen, er mauert stur drauf los, obwohl er genau weiß, dass da Zeit vertan wird. Zeit, Geld, Material, dass der Plan ins Hängen kommen kann. Und warum handelt er derart? Weil er von Ihnen gelernt hat, sich stur an Anordnungen zu halten. Sie, Angeklagte, haben ihm das beigebracht. Was sag ich? Dressiert haben Sie ihn drauf. Ein Meerschweinchen wäre bei der Behandlung eingegangen. Aber hier handelt es sich nicht um ein Meerschweinchen, sondern um einen Menschen, um Ihren Sohn, Verehrteste. Weißt du, Thomas, wenn du nur deinen Hintern am Stuhl reiben willst, da brauchst du in keine Wirtschaft zu gehen. Hier ist kein Wartesaal. Da kann ja jeder kommen, die Gaststube vollspucken und nichts verzehren. Wo gibt's denn sowas? Stimmt ja. Erziehung will gelernt sein. Und jeder besitzt nicht die Gabe dazu. Ich weiß schon, dass einem mit den Bengels der Geduldsfaden reißen kann. Halten Sie mich doch nicht für dumm. Man redet und redet, nicht wahr? Man versucht es im Guten. Man steckt ein Loch zurück. Aber was hilft's? Der verflixte Balg reagiert einfach nicht. Da überkommt es Sie dann mal. Da hören Sie plötzlich auf zu überlegen. Da rutscht Ihnen die Hand aus und... Das ist ja auch viel bequemer, nicht wahr? als sich in der Gewalt zu haben und es auf die zugegeben mühseligere, aber einzig richtige Art weiterzumachen. Sehen Sie, nun geben Sie es selbst zu, dass ich recht habe. Natürlich habe ich recht. Aber es ist nicht nötig, dass Sie die Zerknirschung auf die Spitze treiben. Reichen Sie mir ein Bier rüber und wir reden nicht mehr von der Sache. Ich würde aber ganz gerne ein Bier trinken. Bitte, der Herr. Dort steht die Viper. Die hatte ich nicht bestellt. Was anderes gibt es nicht. Basta. Uwe, bleib sitzen. Du bist noch lange nicht fertig. Hey, Thomas, wo willst du denn hin? Ich gehe. Und deine Viper? Geld liegt auf dem Tisch. Stimmt so. Sag mal, was soll denn das? Viper, lieber sauf ich Wasser. Was ist? Lieber geh ich Wasser saufen, ehe ich die Viper trinke. Hat der Mensch Töne? Und du grinst nicht! Mach du ja deine Schularbeiten! Hey, du! Hm? Ach, Sie sind's. Ja, ich bin's. Trampelt doch nicht so. Feierabend für heute? Schön wär's. Um 5 bin ich wieder im Stall. Sag mal, suchst du hier was? Nö. Trampelt doch nicht so durchs Wasser, Mann. Warum denn nicht? Schwer wieder ab. Warum soll ich dann abschwirren? Ich beobachte was. Bei uns am Teich? Was gibt's denn da? Na, beispielsweise Reiher. Reiher? Ja, Reiher. Fischreiher. Bei uns am Teich Fischreiher? Wenn ich es dir sage. Wo denn? An der Kiefer drüben. Fischreiher gab es bei uns noch nie. Ah, da gibt's eben jetzt welche. So was. Drüben an der Kiefer? Ja, doch, lass mich endlich in Ruhe. Ich sehe aber gar keine. Das ist auch kein Glas. In dem Glas sieht man sie ganz deutlich. Zeigen Sie mal. Trampel doch nicht so, du verscheuchst mir doch alles. Geben Sie mir mal den Feldstecher. Ach, kauf dir einen. Ich mache ihn schon nicht kaputt. Feldstecher verborgt man nicht, Basta. Das sind vielleicht Krähen. Aber nie im Leben Fischreiher. Hast du eine Ahnung? Von wegen Krähen. Hey, wo willst du denn hin? Mir die Fischreiher ansehen. Bleib hier, du verscheuchst die bloß. Ich darf mir die Reiher genauso gut ansehen wie Sie. Hey, Thomas. Fischreiher. Nie im Leben. Oh. Ach so. Verschwinde. Entschuldigung. Habe ich dich erschreckt? Ich könnte das schließlich nicht wissen, dass du hier so ohne was... Stottere nicht, dreh dich um. Du hast wohl keinen Badeanzug mit. Kommt hier einfach angetrabt und guckt. Ich habe überhaupt nicht geguckt. Klar hast du geguckt, schwindle nicht noch. Mich stört es nicht, wenn Sie ein bisschen in der Sonne liegen. Das freut mich aber. Ich dachte, vielleicht gibt's hier Fischreiher. Gucken tun hier ganz andere, sogar mit Fernglas. Ach, red keinen Unsinn, verschwinde lieber. Gut, dass Sie wenigstens ein Handtuch mit haben. Das hat dich doch überhaupt nicht zu interessieren, was ich mit habe. Verschwinden sollst du endlich. Schließlich darf hier jeder baden. Oder haben Sie das Schilfnis gepachtet? Päh. Sie sind aus Wadewitz, nicht? Die Wadewitzer baden immer an dieser Seite hier. Dabei ist das Wasser an der Schleuse viel besser, weil es da fließt. Wie scharfsinnig, warum badest du dann nicht dort? Wenn ich Sie störe, müssen Sie es bloß sagen. Am Ende gehe ich doch lieber auf die andere Seite und gucke durch den Feldstecher. Das sieht dir ähnlich. So grün und so frech. Badest du nun oder was ist? Nö, keine Lust. Na, dann bleib dort hocken, bis du schwarz wirst. Mich störst du nicht. Kleine Jungs bringen mich nicht aus der Ruhe. Ich könnte dir ja beweisen, was kleine Jungs so können. Es ist nur, du bildest dir dann vielleicht noch was ein. Würdest denken, er beschäftigt sich so intensiv mit mir? Also liebt er mich am Ende gar? Find dich reichlich fies, mein Lieber. Durch das Schilf krauchen und suchen, wo es was zu gucken gibt. Du willst wohl, dass ich gucke. Wenn ich nicht so müde wäre, würde ich mal kräftig lachen. Am besten, ich warne dich gleich. Unser Eins macht keinen langen Schmus, wenn es um die Liebe geht. Unser Eins kennt sich aus in diesem Ding. Was ist denn überhaupt diese Liebe, hm? Ein einziges Wort für eine völlig ungeklärte Sache. Für eine ganz und gar ungeklärte Sache. Manch einer braucht ein ganzes Lexikon voller Wörter und kann gar nichts erklären. Auf so etwas lasse ich mich gar nicht erst ein. Für mich ist die Liebe ein klarer Fall. Du? Hm? Schönes Wetter, nicht wahr? Hm. Immerhin haben wir schon September. So ein Teich fehlt euch in Wadewitz, wie? Aber unten an der Schleuse badet es sich wirklich besser. Wenn du schon hier rumhockst, kannst du wenigstens ruhig sein. Ich hatte mal eine, mehr so ein spitzinger intellektueller Typ, verstehst du? Die wollte dauernd mit mir reden. Mit der konntest du keine 100 Schritt gehen, ohne dass sie dich in größere Gespräche verwickelt hätte. Sogar mitten im Dorf wollte sie mit einem großen Palaver anfangen. Nun bin ich ja die Ruhe selber. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Also habe ich ihr gesagt, hör zu, Puppe, wenn du einen zum Reden haben willst, dann such dir einen Sportreporter oder einen von diesen Fernsehfritzen, die alles nochmal erklären, was du sowieso auf dem Bild siehst. Ich jedenfalls bin Maurer und so einer redet nicht, wenn er arbeitet. Und wenn er liebt, dann ist das auch so eine Art Arbeit, da redet er also auch nicht. Hey, du! Ich? Wer denn sonst? Los! Dreh dich um. Schon wieder? Dreh dich um, aber ein bisschen schnell. Ich will mich anziehen. Ich kann's ja verstehen, Mädchen. So einer Weg ist dir noch nicht begegnet. Da haben sich schon ganz andere gewundert. Zum Beispiel diese... Na, Namen will ich weglassen. Es war jedenfalls schon eine etwas ältere Person, weißt du? Aber eine hübsche Frau, alles was recht ist. Bei der hattest du gewissermaßen was im Arm. Nur... Sie wollte andauernd an mir herumerziehen. Mach das, lass das, trink nicht so viel Bier. So ging das in einer Tour. Und als sie dann gar verlangte, dass ich mich in Mathe vervollständigen sollte, habe ich sie sitzen lassen müssen. Ich bin Maurer und verstehe so viel von Mathe, wie man dazu braucht. Und es ist scheußlich, wenn du eine Frau küssen willst und sie denkt dabei an die Erwachsenenqualifizierung. Na. Ich sehe schon, du verstehst mich. Man muss eben im rechten Augenblick schweigen können. Und wenn der Richtige kommt, dann würdest du das auch tun. Nun nehmen wir einfach mal an, ich wäre der Richtige. Ich muss schon sagen, ein bisschen Takt könntest du dir wenigstens zulegen. Takt? Weißt du wieder nicht, was das ist, hä? Wieso habe ich denn keinen Takt? Ich meine, jetzt ist die Sonne sowieso weg und ich wäre sowieso gegangen. Aber sowas wie du, das macht man einfach nicht. Was habe ich denn gemacht? Den ganzen Damm hättest du zur Verfügung gehabt. Aber nein, du hockst dich hier hin und machst Stielaugen. Das war doch nur, weil der sagte, hier wären Fischreiher. Was? Fischreiher. Ach, schade um jedes Wort. Und übrigens, gucken tun hier ganz andere. Die kommen extra mit einem Feldstecher hierher. Was ist los? Drüben am Ufer. Da gucken die Leute sogar durchs Fernglas. Du spinnst wohl. Aber denen sage ich die Meinung. Verlass dich drauf. Ach, vielen herzlichen Dank. Ja? Hast du sie gesehen? Ja. Ihre Reihe habe ich gesehen. Sie liegen im Schilf und haben so gut wie nichts an. Ach so. Du meinst das Mädchen? Oder denkst du vielleicht, ich guck da hin? Bin Naturfreund, mein Lieber. Und wenn ich Reiher sehe, dann versinkt die Welt um mich. Ein feiger Hund sind Sie. Was sagst du da? Gehen Sie doch hin zu dem Mädchen, Sie Naturfreund. Gehen Sie doch hin und sagen Sie ihr. Gestatten, Fräulein, wo Sie gerade so hübsch ausgezogen sind, lassen Sie mich Sie doch mal ansehen. Das wäre wenigstens ehrlich. Wie redest du eigentlich mit mir? Richtig, genau richtig. So, und was hast du zu dem Mädchen gesagt? Das geht sie einen feuchten Schnee an. Aus der Nähe lässt sich alles noch besser betrachten, wie? Sie würde Ihnen einen Schilfkolben ins Genick schmeißen, Sie Naturfreund. Ach so, hat's denn sehr weh getan? Ich bin freiwillig gegangen. So. Schließlich weiß man, was ich gehört. Ja, ja. Das weiß man, im Gegensatz zu den Naturfreunden. Die Frau badet sich und streckt sich in die Sonne. Na und? Woher soll sie wissen, dass ein Naturfreund mit dem Feldstecher am Teich sitzt? Teich setzen und gucken. Nee, das schafft nur ein Naturfreund, so wie Sie einer sind. Was kannst du mir erzählen, dass du freiwillig gegangen bist? Sie können ja hingehen, können Sie ja fragen. Sagen Sie, guten Tag, ich bin der Mann mit dem Fernglas. Ich beobachte Sie schon eine ganze Weile. Ich werde wohl mal nach den Reihern sehen können. Gehen Sie nur hin, immer gehen Sie. Also gib bloß nicht so an, Junge. Angabe? Hab ich überhaupt nicht nötig. Hey, Peter, du, stell dich auf den Weg. Auf den Weg, verstehst du? Ich? Ja, du, stell dich auf den Weg. Verflixtes Biest. Du solltest sie aufhalten, jetzt rennt sie in die Schonung. Na, warte. Dir werde ich. Ich? Das Pferd aufhalten? Na und? Ist ja der reinste Wildwest. Sie reißt immer mal aus die Krücke und immer am Sonntag. Immer sonntags, als hätte sie den Kalender im Kopf. Wenn du dich in den Weg gestellt hättest... Ich bin doch nicht lebensmüde. Da passiert doch nichts, überhaupt nichts. Ihr jungen Leute versteht eben nichts vom Pferden. Ihr setzt euch auf die Motordinger und donnert los. Und vor Lebendigen habt ihr Angst. Ich habe überhaupt keine Angst. Karin! Karin! Hast du das Pferd schon? Nein, komm her. Bin ja schon da. Du stellst dich mit dem Petter hier auf den Weg. Ihr seid fix und könnt zupacken, wenn die Liese kommt. Ich fahre mit dem Rad um die Schonung herum und treib sie euch auf der Schneise zu. Kapiert? Auf den Weg, sagst du? Und wenn das Pferd kommt? Haltet ihr es auf, du und der Junge. Es passiert gar nichts. Na also, der Bursche hat es schon begriffen. Und wenn es beißt? Die Liese beißt nicht. Ihr müsst nur fest zupacken und nicht mehr loslassen, versteht ihr? Nicht mehr loslassen. Ihr Großvater, der Alte? Ja, ich bin zu Besuch. Ein komischer Kauz. Hält sich heutzutage ein Pferd und lässt es weglaufen. Er wollte schon immer eins haben, die ganzen Jahre. Nun konnte er sich's endlich leisten. Die Genossenschaft als billig verkauft. Würde mir sowas nicht ans Bein binden. Wenn sie ausgerissen ist, wird er immer ganz rot vor Wut. Dann will er sie auf der Stelle zum Abdecker schaffen. Und kaum hat er sie wieder, zieht er sie an der Mähne und sagt... Liese, Liese, was bist du für ein Racker? Und alles ist vergessen. Vielleicht braucht er das. Ist noch ganz schön auf den Beinen, der Alte. Wie er vorhin angetrabt kam. Mein lieber Mann. Das Reisen hat er, aber bloß in den Armen. Verstehe. Deshalb sollen wir das Pferd fangen. Er weiß auch am besten, wo er suchen soll. Hatte er eben gerufen? Nichts gehört. Wir machen das so. Sie stellen sich auf den Gehweg. Ich nehme die Vorgleise. Wenn's schlimm wird, rennen Sie zwischen die Bäume, da sind Sie sicher. Ich renne sowieso weg. Wenn er es gesagt hat, wird es bestimmt nicht so gefährlich. Ich darf mir das gar nicht vorstellen. So ein galoppierendes Pferd und ich soll's aufhalten. Er hat dabei gesagt, es bleibt stehen, wenn man die Arme hebt. Glauben Sie immer, was die Leute sagen? Manchem glaube ich, manchem glaube ich nicht. Das kommt darauf an. Gegen Leute, die mich gar nicht erst fragen, ob ich was kann, bin ich machtlos. Verstehe ich nicht. Ihr Großvater, der rechnet mit mir. Gib es nur zu. Du hast auch Angst. Ja, aber nicht vor dem Pferd. Komisch. Wenn man bloß so davon träumt, ist alles ziemlich leicht. Ich mal mir immer aus, wie ich den Jungs bei uns an der Ecke die Meinung sage, wenn sie mir hinterher pfeifen. Aber wenn ich dann vorbeigehe, krieg ich kein Wort raus. Du bist aus der Stadt. Da ist mehr los als bei euch. Vielleicht. Zum Tanzen gehe ich hier nicht. Du? Kaum. Du wirst ihnen schon noch die Meinung sagen. Du musst es nur erst 100 Mal im Traum durchprobieren. Meinst du? Sicher. Hast du schon mal im Traum ein wildes Pferd angehalten? Tausendmal. Richtige Pferde waren es eigentlich selten. Ich bin mit Maschinen fertig geworden. Und ich habe dir 100-stöckige Häuser projektiert. Und Frauen habe ich gehabt, reihenweise. Immer hübsch, eine nach der anderen. Du träumst ja verrückte Sachen. Pass auf, sie kommt. Geh zwischen die Bäume. Ich glaube, ich bleib hier. Geh zwischen die Bäume, sag ich. Hey, Liese. Brr. Brr. Liese. Pass auf, sie will bei dir durch. Hab pass doch auf, Mensch. Warte, ich stelle mich hinter dich. Ho, ho, steh, du Ass. Pack sie von der anderen Seite ins Riemenzeug fassen. Hast du sie? Ruhig, Riese. Ruhig, ruhig. Ist ja gut, du Alter. Steh, steh. Er hat sie ganz allein aufgehalten. Ganz ruhig, Liese, ganz ruhig. Ich würde sie doch lieber ordentlich einsperren. Sie hat die Koppelstange mit dem Maul ausgehoben. Ein schlaues Tier, die Liese, nicht wahr? Du bist ein schlaues Luder, ein ganz schlaues. Na komm. Opa? Hm? Wenn ich heute doch tanzen ginge? Ruhig, Liese, ruhig. Ich hätte jetzt fast Lust, Opa. Heute Vormittag hattest du noch keine Lust. Jetzt ist ja Nachmittag. Bist ein wetterwendiges Luder, ein Luderchen, ja? Ich meine bloß, ich würde ganz gern mal tanzen gehen. Mit dem Jungen? Ich war auch schon lange nicht tanzen. Dann pass bloß auf, du Maurerstift. Mit dir hast du's nicht leicht. Das ist ein verrücktes Ding. Ach, werd schon fertig mit ihr.